Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt's 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Die Hinweise sind interessant und so ist auch die Person. Mitraten natürlich erwünscht. Und nun geht's los. Mit A. Und immer noch hier in diesem virtuellen Studio ist uns die wunderbare Becky zugeschaltet. Hallihallo. Ja, und dann freuen wir uns auch schon auf eine Person, die wir erraten dürfen, können, sollten, ich weiß es noch nicht, von Becky. Dann fange ich mal an mit meinen Hinweisen. Erstens, im Alter von 17 Jahren bin ich mit $15 in der Tasche allein in unsere Nachbarstadt New York gegangen und habe mich da mit Gastrojobs über Wasser gehalten. Anthony Bourdain. Falsch. Oh, ich habe es wirklich gedacht so. Erstens, wer? Aber was? Zweitens, ist es dein Ernst gerade? What? Alter, Philipp, ohne Scheiß. Helf mir auf die Sprünge. Wer? Das Lebenswert von Anthony Bourdain, der hat sich leider umgebracht vor ein paar Jahren. Aber das ist so, also den hast du 100% schon mal gesehen. Ein ganz bekannter Koch, der hat eine Sendung auf CNN gehabt, durch die er vor allen Dingen bekannt wurde, wo er quasi die Welt bereist hat und kulinarisch den Horizont erweitert hat. Extrem empfehlenswert. Du hast mal davon erzählt, ja. Ja, ja, aber als der gestorben ist, war ich sehr, sehr traurig. Ja, nee, kenne ich tatsächlich nicht den guten Mann. Aber mit $15 in der Tasche nach New York, das klingt für mich ultra nach Rock'n'Roll. Ja, es klingt von, so. Wenn du so sagst, klingt eher wie ein Schlager, finde ich. Ich hätte ja, $15 in den Taschen. Ja, ja, das ist ja das, was für uns Schlager ist, in cool halt Rock'n'Roll. Ja. So. Bei uns gibt es halt Schlager. Moment. Aber das ist manchmal ganz nahe zusammen. So, es gibt so alte Peter-Alexander-Sendungen, wo dann auch mal Johnny Cash und so zu Gast sind. Und das ist dann schon echt ein Clash of Cultures. Ja, vor allem, ich finde es so skurril, dann auch diese phonetisch auf Deutsch von den Originalstars auswendig gelernten alternativen Texte mit Rock'n'Roll-Nummern, die so dann so ganz absurd sind. Also mega, ja. Der ein Film, den wir auch schon massiv empfohlen haben, Jojo Rabbit. Und der spielt tatsächlich in seinem Soundtrack mit genau diesen Aufnahmen. So, der spielt ja im Dritten Reich und da sind dann halt im Vorspann kommt, glaube ich, David Bowie. Kommen die Beatles, die auf Deutsch singen und so. Das ist echt sehr, sehr interessant. Ich habe ihn nicht gesehen, aber der Trailer hat damit schon viel gespielt. Ja. Der ist unfassbar gut, der Film. Ich habe das Gefühl, ihr wisst noch nicht, um wen es geht und ich würde mal noch einen Tipp raushauen. Das machen die immer, wenn sie keine Ahnung haben, dann. Ja, es ist eine Überschwungshandlung. Mhm. Also. Ich zuck auch total, aber sieht man nicht. Zweitens. Zeit meines Lebens hat Religion mich fasziniert und ich würde mich als gläubig bezeichnen. Als Kind besuchte ich oft Gottesdienste der African Methodist Episcopal Church und für meinen Tod war es mir wichtig, dass es eine kirchliche Trauerfeier geben sollte. Das klingt immer noch nach Rock'n'Roll. Ja, irgendein Satanist. So, wer ist denn schon tot? Wer ist denn da schon tot? Von diesen Satanisten. Charles Manson. Nein. Ich habe gerade das Gefühl, ich hätte die Person schon mal vorbereitet, aber nee. Ja, das hatte ich auch das Gefühl, weil mein erster Impuls war zu sagen Janis Joplin. Aber da kann ich mich tatsächlich sogar daran erinnern, dass wir die schon mal hatten. Also ich habe mich an eure Liste vorher gehalten und niemanden genommen, der schon drauf stand. Also tatsächlich hat es mal jemand in diesem Raum geschafft, eine Person vorzubereiten, die auf der Liste drauf stand. Ja, und der hat vorher diese Liste offen gehabt und hat in dieser Liste gesucht und hat es trotzdem geschafft. Fantastisch. Jetzt, ich sollte lieber nicht so lachen, nicht, dass es mir auch passiert ist, noch ist es ja nicht. Aber ich würde behaupten, die Person war noch nicht dabei. Und irgendwann werden wir es auch schaffen, dass wenn wir 4 Folgen in Folge aufnehmen, dass quasi 2 Leute die gleiche Person in dem gleichen Abend vorbereitet haben. Ja, das habe ich mich schon gefragt, ob es irgendwelche Mechanismen gibt, das zu verhindern. Aber Nein. Nee, aber ich glaube, dann haben wir es, glaube ich, durchgespielt. So, ich glaube, dann wäre halt mega witzig einfach mal. Dann können wir, glaube ich, nur noch aufhören damit. Nee, das wird dann super, wenn man dann anfängt, einfach gegenseitig mehr Hinweise vorzulesen. Ich mache mal noch einen Tipp, der ist ganz kurz. Nämlich der dritte. Einen meiner Hauptjobs könnte man unter die Kategorie Performance Art fassen. Ha! Performance Art. What? Jetzt frage ich mich, ob es wirklich auch so in der Ausführung in Richtung Religion geht, dass man dann so einen charismatischen Prediger hat, der so in die Richtung geht, aber Wie hieß denn der King of Soul? Get up! James Brown. Nein. Chuck Berry. Nein. Ja, $15 sind der, da. Sind ja, da der ist auch nicht. Das der muss passt auch nicht. Sein. Ja, der passt da nicht. Aber der hat jetzt nur gerade gezündet, als Dominic James Brown gesagt hat. Ja, Performance Art, das ist entweder Schweinkram oder irgendwas ganz Ekliges mit ganz viel Kunstblut oder Tierblut oder irgendwie sowas. Doch, ich irgendwie. Ja, doch, ich glaube, das mit Satanismus ist gar nicht so schlecht. Bitte fahren Sie fort. Alles klar. Viertens. Ich stand für die Reihe Ladies and Gentlemen von Andy Warhol Modell und war auch Mitglied in seiner Performance-Gruppe. Harry Weinfurt. Wie bitte? Richtig. Hilf mir, woher kommt die Verbindung von Harry Weinfurt? Ich habe hier gerade eine Vierjährige, die Gute Nacht sagen will. Anna, Achtung, sag Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Anna. Sag mal, schlaf schön, Josch. Kannst du das schon sagen? Schlaf schön, Josch. Oh. Hoffentlich ist er vorher noch nicht eingepennt. Ja. Ich würde diesen Josch echt mal gern kennenlernen. Becky, das ist ein Running Gag, den der Philipp etabliert hat. Am Ende von vielen Folgen wird dem Josch Gute Nacht gesagt. Ja. Und ich kenne ihn nicht, den können wir vielleicht auch mal hier reinbringen. Das ist ein Freund von mir und der hört diesen Podcast sehr gerne auch in Schleife, um ach dann ja, das dazu einzuschlafen. Hast du doch beim Kongress mal erzählt. Genau, und dann wacht er halt irgendwann wieder auf. Macht er das immer noch? Das weiß ich natürlich nicht. Oder ist da die Liebe, also am Anfang ist man in so einer Verliebtheitsphase. Oh. Nein, keine Ahnung, so das ist doch in Ordnung. Man kommt in eine neue Phase des Lebens und dann verlässt man halt das Schlafzimmer ab und zu mal. So, es würde mich jetzt einfach interessieren, ob Josch das immer noch macht. Ja, wobei, also ich muss ja gestehen, ich habe ja auch so ein paar Dinge, die ich mir so immer wieder angucke oder anhöre. Also so ein Beispiel ist, es gibt so ein total unscheinbares Let's Play von einem nicht allzu tollen Spiel, wo ich auch sage, ich will das überhaupt nicht spielen, aber keine Ahnung, ich glaube, ich habe das schon 10 oder 15, wenn nicht sogar 20 Mal gesehen. Ist auch relativ lang, aber ich lasse das halt so nebenher laufen, weil das nervt nicht und ich kenne das so. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Phänomen wie bei Kids, die irgendwann die Hörspielkassette so oft hören, gar nicht mehr, um das Ganze zu hören, sondern um sowas Vertrautes zu haben, was so nebenher läuft. Und ich finde es total angenehm, das ist für mich die perfekte Sache, neben dem Arbeiten so ein bisschen laufen zu lassen, wenn ich so ein bisschen, wie sagt man sozusagen, wie so eine Art weißes Rauschen nebenher brauche. Okay. Ja, jetzt habe ich aber wirklich, jetzt weiß ich wirklich nichts mehr über die Person, die wir eigentlich hier hatten. Ja, die Ladies and Gentlemen Sache finde ich Ach ja, Andy Warhol, da fällt natürlich mir nur Marilyn Monroe ein, so als Verbindung, aber die passt die? Marilyn Monroe? Glaubt ihr wirklich, wenn es Marilyn Monroe wäre, wäre das mein vierter Hinweis gewesen mit Andy Warhol? Naja, deswegen glaube ich es ja auch nicht so richtig, aber das ist, ich bin ja schon froh, dass mir davon der Name einfällt. Aber hast du gewusst, dass Andy Warhol eigentlich Andrew Warholer heißt? Ja, der hat irgendwie so einen komischen, irgendwas war da. Der hat diesen Trend begründet, die Vokale wegzulassen. Ne? Heute heißt ja, die ganzen Online-Services heißen so seit 10 Jahren ja alle Flickr und wie sie nicht alle heißen, immer schön Vokale reduzieren. Er hat damit angefangen. Okay, cool. Good to know. Ich dachte, das wäre nur, weil die Domains schon vergeben sind. Vielleicht damals noch nicht. Aber vielleicht täusche ich mich da ja auch nur. Ja, Ich glaube, wir können. Ich glaube, ihr einen braucht Hinweis, noch ein bisschen. Ja. Vielleicht, ja. Ja. Ich mach mal weiter. Fünftens. Obwohl ich 1969 eine der ersten Personen war, die eine große Demonstration starteten, wird meine Identität bis heute oft verschwiegen, wenn es um die Geschichte eben dieser Demonstration geht. Naja, dann fällt Martin Luther King auch raus, ja? Ist es der von den Sex Pistols? Der von den Sex Pistols? Nee, der ist in England gewesen. Ich möchte das zurücknehmen. Das ist nicht in USA. Fast. Aber das wär genau die Kategorie von Punk und Rock'n'Roll, so die mir vorhin vorgeschrieben hat. Aber wen gibt's denn da noch in amerikanischen Kreisen, der quasi gestorben ist und da jetzt passen würde? Keine Ahnung. Was ist denn das Äquivalent zu den Sex Pistols? Sind vielleicht die Ramones? Passen aber da, glaube ich, auch nicht. Ja, keine Ahnung. Joey Ramone. Ich meine, ich weiß, dass Warhol, dass Haring viel mit ihm rumhing oder so ein bisschen Mentor für ihn war, aber der passt ja auch nicht richtig rein, oder? Wollt ihr noch einen? Lass mal auf. Wir sind ja erst bei der Hälfte. Ich habe noch so viele Sachen vorbereitet. Okay. Sechstens. In meinem Aktivismus war mir immer wichtig zu zeigen, wie sich verschiedene Diskriminierungsformen verschränken. Das Wort intersektional gab es da noch lange nicht. Manche würden sagen, ich war damit meiner Zeit voraus. Oh, ich habe einen Verdacht. Und ich würde tippen auf Wilhelmina Ross. Nein, okay. Wer ist das? Das ist eine New York bekannte Drag Queen und Schauspielerin. Ah, ja. Und okay. Ich glaube, die hingen auch so in diesem Warhol-Kreis mit rum. Von daher hätte die jetzt dann zu dieser Erklärung total gepasst. Aber ich weiß auch wiederum nicht so viel darüber. Ich höre okay. Kinderstimmen im Hintergrund. Die ist wohl noch nicht im Bett. Also keine Ahnung, so die Elektroschocker werden schon ausgepackt. Kannst du nicht mal dein Kind zurückstellen? Ich wollte es gerade sagen. Komm, bitte, Leute. Ich habe auch Kinder, ich darf das sagen. Entschuldigung. Wollt ihr noch einen? Bitte. Alles klar. Siebtens. Ich starb 1992. Meine Leiche wurde aus einem Fluss geborgen. Weil ich immer mit psychischen Krankheiten wie Depressionen zu tun hatte und vielleicht auch, weil es verschleppt wurde, wurde von den Ermittlungsbehörden lange davon ausgegangen, es sei ein Suizid gewesen. 2002 wurde der Fall wieder geöffnet und es wird in Richtung Mord ermittelt, aber meine Todesursache gilt seitdem als ungeklärt. Gibt es so eine einhellige Meinung? Ich glaube, die einhellige Meinung ist, dass sie tot ist. Und ungeklärt. Danke. Aber die Todesursache, ist die dann nicht einfach ertrinken? Trotzdem? Dennoch? Ja, aber vielleicht steht halt in so Polizeiprotokollen sonst noch irgendwas anderes mit drin. Aber das erinnert mich an den heutigen Tag, bei dem... Was? What? Moment, lagst du auch schon in einem Fluss? Ich gehe jetzt mal kurz ans Handy und schau mal, ob ich den Tweet von heute wieder entdecke. Der heute hat mich nämlich ein Polizeibericht sehr zum Lachen gebracht. Habt ihr das zufällig gesehen, was ich geliked habe? Nein. Natürlich, ihr kennt mein Gesamtwerk natürlich in der Gänze. Moment. Ihr könnt auch gern schon mal weitermachen und ich komme wieder drauf zu sprechen. Ja, genau, ich habe schon. So. Gerade beim Notruf, also das ist quasi Protokoll von einem Notruf, und dann im ersten OG Patientin nach Geschlechtsverkehr nun bewusstlos, in Klammern Respekt, braucht nun ein RTW, ich weiß nicht, was RTW ist. Aber Rettungswagen. Rettungswagen, okay, also das ist halt quasi das, was, ich weiß nicht, vom Arzt an die Sanitäter geht oder was auch immer, aber im ersten OG Patientin nach Geschlechtsverkehr nun bewusstlos, in Klammern Respekt. Aber warum Respekt? Also ich... Naja, das erkläre ich dir mal, wenn du grüße. Gut, also da gibt es diese Bündchen und da gibt es diese Blümchen. Anscheinend war der Geschlechtsverkehr so exhausting, dass sie quasi jetzt einen Krankenwagen braucht. Ja, aber das ist jetzt gar nicht, dass das so unendlich selten passiert. Nee, wenn du dir... Es ist, es gibt ja auch so eine Sache, die tritt wohl nahezu ausschließlich bei Männern auf, dass wenn Leute, die wahnsinnig viel getrunken haben und gerne auch schon einen Sitzen haben, wenn die Wasser lassen. Das geht meistens einher miteinander. Ja, ja, ja. Dass es sein kann, dass die kurzfristig das Bewusstsein verlieren. Okay. Das ist in der Regel nicht allzu schlimm. Das passiert halt im Alter öfter und dann fällt es halt mal hin. Das Blöde ist bloß, dass wenn du so, so Volksfeste hast in kleineren Dörfern und dann gibt es keinen Wagen, wo du reingehst, um zu pieseln oder ähnliches, sondern irgendwo zu einem Bach gehst, dann kann es halt sein, dass du umkippst und dann in so einem Bächlein ertrinkst, weil du halt einfach ohnmächtig geworden bist. Und zwischendurch aber muss irgendwo noch der Geschlechtsverkehr dann beim in den Bach kullern. Der hat ja damit nichts zu tun, aber sozusagen, dass du mal ohnmächtig wirst oder so von verschiedensten Dingen, ist gar nicht so ungewöhnlich. Du hast jetzt diesen Witz genommen und ihm wirklich allen alles genommen, was man ihm nehmen konnte. So. Becky, bitte den nächsten Hinweis. Ja, damit kommen wir wieder zu dieser vielleicht auch etwas tragischeren Geschichte zurück. Achtens, das P in meinem Namen steht für Pay It No Mind. Oh. P in meinem Namen. Jetzt hätte ich eine andere Drag Queen. Das wäre Marsha P. Johnson. Yes. Habe ich auch noch nie in meinem Leben gehört. Was kann die denn? Was hat die denn gemacht? Marsha P. Johnson war eine Transfrau / Transvestitin. Damals gab es noch nicht so die Begriffe und aber sie hat auf jeden Fall den neuen Namen angenommen und war eine der ersten, die einen Stein geworfen haben bei den Stonewall Riots, die heute den Christopher Street Day sozusagen, also die ersten Riots, aus denen Christopher Street Days hervorgegangen sind. Okay, alles klar. Genau. Das ist eigentlich Wahnsinn, wenn du überlegst, dass so die ersten Proteste, die dann auch schlicht und ergreifend sich das erste Mal gewehrt haben, auch tatsächlich ja auch mit Anwendung von Gewalt, heute eigentlich so das friedlichste und absurd fröhlichste Fest überhaupt begründen. Ja, mhm. Ja, aber gerade, es gibt gerade ja, deswegen. Es gibt ja den Slogan, Stonewall was a riot. Und das hat ja auch ganz viel mit der Geschichte zu tun, was ich vorhin hatte beim fünften Hinweis, dass die Identität von Marsha P. Johnson oft verschwiegen wird bezüglich von Stonewall. Damit meinte ich sozusagen, dass es oft als ein Aufstand weißer, schwuler Männer bezeichnet wird und andere Identitäten da eben komplett ausgeblendet werden. Oh, das war mir gar nicht bewusst. Interessant. Mhm. Ja, meine anderen beiden Hinweise wären noch gewesen. Neuntens, die Band Anthony and the Johnsons ist nach mir benannt und hat auch einen Song über meinen Tod gemacht. Und zehntens, eine sehr erfreuliche Nachricht. Im Juni 2019 wurde verkündet, dass eine Statue von mir und einer befreundeten Aktivistin gebaut werden soll. Das wird in den USA die erste staatlich finanzierte Statue von Transfrauen überhaupt werden. Es gibt noch keine? Es gibt scheinbar noch keine, zumindest keine staatlich finanzierte. Okay, krass. Ja, spannend. Marsha P. Johnson. Wenn ihr mal googelt und ein Foto seht, vielleicht habt ihr es dann doch schon mal irgendwo gesehen. Also ich kannte die Bilder vor dem Namen. Das mache ich doch ja, mal. Ja, so Bilder sind ja stark. Aber die Tatsächlich, Wilhelmina Ross war auch bei der Serie von Andy Warhol dabei, bei Ladies and Gentlemen. Ah, spannend, echt. Ah, okay. Ja, ich bin dafür, dass wir in diesem Format auch zunehmend wirklich uns dem Bildungsauftrag widmen, weil Jürgen und ich haben uns am Anfang ein bisschen gegen Flip aufgelehnt, weil er wirklich mit Menschen kam, die niemand kennt, außer Menschen, die halt tief in dem Thema drin sind oder aber halt der Meinung war, dass man die kennen muss. Und gerade was die externen Einsendungen angeht, und ich bin da extrem schuldig, weil ich jetzt gleich auch eine solche verlesen werde, in 100 Jahren habe ich diese Person noch nie gehört und ich bin auch wirklich nicht der Meinung, dass man die kennen muss, aber es ist halt interessant. Ja, eben. Genau. Ist es. Und ich glaube, man muss ein bisschen so die Gratwanderung hinkriegen, dass es halt interessant ist. Weil ich glaube, nur weil die Person irgendwas Cooles gemacht hat, Dann am Ende des 10. Hinweises ist es davor, ihr Leben halt trotzdem oftmals furzlangweilig gewesen und nicht wirklich in dem Format für mich richtig angesiedelt. Genau, und ich würde aber jetzt mal sagen, dass die Dame, die du vorbereitet hast, da definitiv unter den Interessanten läuft, liebe Becky. Ja, sehr gerne. Und wenn das noch für ein bisschen Bildung gesorgt hat, umso lieber. Ja, perfekt. Fantastisch. Dann bis zum nächsten Mal. Nochmal alle ein herzliches Gute Nacht, Josh. Gute Nacht, Josh. Ja, der ist jetzt schon verwöhnt. Der kriegt nicht noch eins. Tschüss. Ciao.